Spanien. Das Ursprungsproblem Spaniens in der Währungsunion liegt, wie bereits dargestellt, nicht im Staatshaushalt, sondern in hartnäckig hohen Leistungsbilanzdefiziten, die durch eine sehr hohe Auslandsverschuldung von privaten Haushalten und Unternehmen finanziert wurden. Im Wesentlichen floss das importierte Kapital aber nicht in eine Modernisierung und Stärkung der unterentwickelten spanischen verarbeitenden Industrie, sondern in einen ungezügelten Immobilienboom. Die unausweichlich gewordene Immobilienkrise hat einen großen Teil der damit geschaffenen Werte vernichtet. In der spanischen Bauindustrie wurden ungeheure Kapazitäten aufgebaut, die nun wieder beseitigt werden müssen. Das ist der Treiber für den großen Anstieg der spanischen Arbeitslosigkeit, die mit über 20% einen europäischen Rekordwert erreicht hat. Sie konzentriert sich wegen des spanischen Arbeitsrechts, das vor allem bestehende Arbeitsplätze und ältere Arbeitnehmer schützt, auf die Jugendlichen, unter denen die Arbeitslosigkeit 50% beträgt. Im Frühling 2012 hat es allerdings den Anschein, dass die neue Regierung unter Ministerpräsident Rajoy mit den Reformen zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes gute Fortschritte macht. Der mit dem Immobilienboom verbundene Preis- und Kostenanstieg hat die Wettbewerbsfähigkeit der spanischen Industrie stark geschwächt. Die Lohnstückkosten des verarbeitenden Gewerbes stiegen von 2000 bis 2010 um 26,8%, in Deutschland dagegen nur um 2%. Der Zusammenbruch des Immobilienbooms hat immerhin dazu geführt, dass das Leistungsbilanzdefizit von seinem Höhepunkt von 10% des BIP im Jahre 2007 deutlich sinkt. Aber auch für das für 2012 geplante Niveau von 3% ist angesichts des Umfangs der Auslandsverschuldung noch zu hoch. Der Export entwickelt sich immerhin positiv. Die Probleme des spanischen Staatshaushalts entstanden erst indirekt aus dem wirtschaftlichen Einbruch, den die Immobilienkrise mit sich brachte. Sie sind gleichwohl drängend, wie die Explosion des Schuldenstandes zeigt. Fortschritte auf dem Weg der Haushaltskonsolidierung können auch das Leistungsbilanzdefizit weiter senken, allerdings nur um den Preis einer Einschränkung des privaten und öffentlichen Konsums. Im internationalen Vergleich ist weder die Abgabenquote von 31,7% noch die Staatsquote von 45,6% sonderlich hoch. Eine Konsolidierung sollte also leichter fallen als in Frankreich oder Italien. Mindestens 2012 wird die spanische Wirtschaft weiter schrumpfen. Ob sich hieraus ein neues nachhaltiges Wachstum entwickelt, hängt nachhaltig vom Exportsektor und damit von der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie ab. Hier spielen die Reformen am Arbeitsmarkt eine zentrale Rolle.